Kundgabe 6048. Empfangen durch Bertha Dudder am 12.09.1954. Traget mein Evangelium hinaus. Mein Wort zu verbreiten ist eure Aufgabe, die ihr mir dienen wollet. Auch zu euch sage ich die Worte: Traget mein Evangelium hinaus in die Welt. Die Menschen hören viel, von allen Seiten wird ihnen religiöses Wissen angeboten. Mein Wort wird ihnen verkündet in Form von Glaubenslehren, und es müsste so nach den Anschein erwecken, als werde mein Auftrag ausgeführt, den ich meinen Jüngern einst erteilt habe. Und doch ist es notwendiger denn je, dass ich mir wieder Jünger erwecke, die ich hinaussenden kann in die Welt. Denn die mein Evangelium verkünden sollen, müssen von mir selbst belehrt werden. Sie müssen es zulassen, dass mein Geist in ihnen wirket, weil sie durch die Stimme des Geistes vernehmen, was sie den Mitmenschen predigen sollen. Unerweckte Prediger reden leere Worte ohne Geist, wenngleich sie sich an mein einst verkündetes Wort halten. Ohne Wirken meines Geistes verstehen sie selbst nicht, was sie reden. Das heißt, sie können nicht lebendig den Mitmenschen mein Wort darbieten. Und es wird darum wieder nur das Ohr des Hörers berühren, nicht aber das Herz ansprechen. Kann aber mein Geist tätig sein in dem Verkünder meines Wortes, so wird er voller Überzeugung reden. Er wird den geistigen Sinn meines Wortes erklären. Er wird die Herzen der Menschen ansprechen. Er wird das Bindeglied sein zwischen mir und dem Zuhörer. Und es wird dieser mich selbst zu sich sprechen lassen und von meiner Ansprache wahrlich beeindruckt sein. Ihr sollet mein Evangelium hinaustragen in die Welt. Viele Menschen noch sollen Kunde erhalten von meinem Wort. Und ich brauche dazu noch viele Jünger, die zur rechten Ausbreitung meines Evangeliums befähigt sind, die ich hinaussenden kann, weil sie mir rechte Knechte sein wollen, die nun in meinem Auftrag tätig sind, die nichts reden aus sich heraus, die immer nur lauschen, was ich ihnen auftrage, und die nun von meinem Geist getrieben das austeilen, was sie von mir selbst erhalten. Denn wenn ich ihnen den Auftrag gebe, mein Evangelium, mein Wort hinauszutragen in die Welt, dann müssen sie es zuvor selbst von mir empfangen haben, ansonsten sie nichts bieten können. Es genügt nicht, dass sie sich den Schatz, den sie austeilen sollen, selbst zusammentragen, dass sie etwas darbieten, was sie selbst nicht bezeugen können, als göttliche Gabe. Sie müssen von mir selbst diese Schätze empfangen, ansonsten ich ihnen den Auftrag nicht geben kann, hinauszugehen in die Welt und mein Evangelium zu verkünden. Ich weiß wahrlich, woran die Menschheit krankt. Ich weiß es, welche zweifelhaften Gaben ihr schon angeboten wurden und wie wenig Heilkraft sie daraus entziehen konnte. Ich weiß auch, was ihr mangelt, und ich möchte es ihr darum zuleiten. Ich möchte den Menschen selbst entgegentreten, doch ich kann dies nur im Wort, das durch Mittler ihnen zugetragen wird, die es direkt von mir empfangen haben. Und was nun getan wird, um mein reines Wort zu verbreiten, das sehe ich als Erfüllung des Auftrages an, den ich euch, meine Jünger der Endzeit, gegeben habe. Und ich werde euch segnen, denn die Not ist groß. Die Menschen darben, weil ihnen kraftlose Kost geboten wird und sie doch nötig Kraft gebrauchen, um ihren Erdenlebensweg erfolgreich zurücklegen zu können. Und ihr, die ihr reichlich empfanget, ihr könnet auch reichlich austeilen. Ihr, die ihr im Besitz meines Wortes seid, ihr könnet es hinaustragen in die Welt. Ihr könnet mein Evangelium bringen allen Menschen, die guten Willens sind. Denn diese werden es erkennen als mein Wort, weil es ihnen zu Herzen geht, weil sie nun gesunden an ihren Seelen, weil sie es als lockende Stimme des Vaters erkennen, der sie nun folgen ohne Widerstand. Amen.